habe jetzt hier auf dem Podium alle reden lassen, aber ich möchte gerne jemand was dazu sagen. Sie dürfen gerne, und es ist einer da, dann melden Sie sich was sagen. Ja. Ich habe einfach eine Frage, und zwar ist nur der Medienaspekt nicht erwähnt. Und geht doch mal einfach eine Frage, die ich dann nachträglich würde, wenn man sagt, was wäre wenn. Aber was wäre denn gewesen, wenn die westdeutschen Medien das Phänomen Ausreise nicht großgeschmissen hätten und eben nicht über Fluchtbewegungen anderes angetrieben hätten, sondern eben wie auch Banken, die noch so europäischen, die europäischen Staaten, über die Opposition bewegen, im Lande selbst. Das Phänomen war doch gewesen, Ausreise waren in den Medien. Oppositionsgruppen man noch sehr lange nicht. Würde ich so nicht unbedingt sagen, als der erste Betroffene hier. Das hat sich nachher eher eskaliert, ist mein Eindruck, dass die Ausreise eine immer größere Rolle spielte. Wenn Sie erleben, dass an diesem berühmten 2. Oktober den Leuten keine Träne nachzuweinen ist, während sie gleichzeitig die Bilder im Westfernsehen gesehen haben, wie die Leute versucht haben, in die tschechische Botschaft reinzukommen am Vortag. Ich saß an diesem Abend, wie ich heute weiß, mit einem UN zusammen, der ist aufgesprungen. Er hat gesagt, jetzt hasse ich diesen Staat, das ist doch unglaublich, dass dieser Satz mit der Träne fiel. Der muss doch sehen, was da passiert. Ja? Also ich denke, das ist nachher erst am Ende viel mit der Ausreise. Wir haben schon versucht, auch über die Opposition zu schreiben. Das war manchmal sehr schwierig. Man musste ja auch aufpassen, dass man die noch zusätzlich gefährdete, obwohl wir auch zu gleichen Schutz waren. Aber auch in meinem Umfeld sind natürlich Leute verhaftet worden. Und das macht dann überhaupt keinen Spaß, kann ich immer sagen. Und dann versuchen sie natürlich, diese Leute über den Freikauf, da hatten wir Korrespondenten, natürlich über die große Bundesrepublik Deutschland, die dahinter uns stand, natürlich Möglichkeiten, auch noch was dafür zu tun. Aber das war schon sehr vorsichtig, was wir da gemacht haben. Wir haben schon versucht, allen Leuten eine Stimme zu geben. Und Reinhard Schuld hat ja auch ein paar Monate vor der Deutschland gestanden. Das war eine Äußerung von ihm, die ich wiedergegeben habe, die hat ja dazu geführt, dass ich das einzige Mal im Schwarzen Kanal erwähnt habe. Ah, ja, der ist sozusagen. Darf ich noch kurz sagen, dass Sanna Gettel war ja auch im Westen, ja auch mit den Medien zu tun hat. Das war einfach natürlich auch ganz kompliziert, ja auch sehr heikel, mit den Oppositionellen mehr zu sprechen, also sozusagen einen Fernsehbeitrag zu machen, dann wird man sie ja auch zugleich gefährdet. Deshalb war es ja nicht, nein, aber die Journalisten haben sich auf der einen Seite, waren ja auch gefährdet, ich war mit Werner Mosser, ziemlich eng befreundet, hat er bei ihm dann auch gewohnt, also im Westen war, und weiß man eben ganz genau, dass er hätte mehr machen wollen, er musste natürlich die Genehmigung holen, er konnte ihn einfach jetzt zu Wolfgang Töpfen nach Hause fahren, die Wohnung, und sagen, mal, das war mit ihr interviewt, damit wäre Wolfgang Töpfen sozusagen erstmal weg vom Fenster gewesen. Das wäre jetzt auch gewesen, ja, vielleicht nicht, aber Brüssel hätte möglicherweise für die nächste Geschichte, die er machen wollte in der Kirche, gar keine Genehmigung mehr bekommen. Und gerade bei den Ausreisewilligen, die jetzt in den Botschaften waren, da war ja auch ein Territorium, wo ja auch die Nachrichtenjournalisten dann auch eher hinkonnten, wo es einfacher war. Ne, wo die können rein, wenn wir dürfen draußen reden. Also aus meiner Sicht, der Westen, war es einfach auch schwierig, oft auch den Namen zu nennen, weil man damit andere gefährdet hat. Also ich will jetzt den Roland Jahn deshalb nochmal fragen, denn der ist ja einer, der als einer der Ersten damit angefangen hat, schon während seines Studiums, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vertraulich für den Westen zu schreiben, nachher dafür zu sorgen, dass die Westpresse auch von allen diesen Geschichten in Jena erfährt. Ich weiß genau, dass ich mal bei mir lag im Briefkasten ein Zettel oder ein Ablauf, der offenbar von ihm war, aber ich kannte damals den Namen Roland Jahr noch nicht. Bin dann erstmal zu Kollegen gefallen, kennt ihr denn, wisst ihr, wer das ist oder so? Wie glaubwürdig ist das denn? Nicht? Man hätte mir ja auch irgendein SED-Funktionär reinschmeißen können, damit ich nicht rausfliege oder so. Nicht? Da muss man ja schon, für uns galt natürlich auch immer die Pflicht, das nachzuprüfen, weil so gut wir konnten. Und er eher nachher auch. Ich bin ja genauso dankbar wie Wolfgang Henrin. Also Roland Jahn wusste eigentlich immer, wenn was los war. Und ich war ja nicht umsonst häufiger in der Börlitzer Straße. In Westberlin. In Westberlin, meine ich. Ja gut, es ist ein ganz langer Entwicklungsprozess. Das kommt ja nicht von einem Tag zum anderen, sondern da ist sind ganz viele Erfahrungen, die man über die Jahre gesammelt hat. Und Also wenn ich jetzt Jena betrachte, haben wir eins gelernt in Jena, dass es nicht nützt, dass wir zu Hause in unseren konservativen Gruppen sitzen, sondern dass wir rein in die Gesellschaft müssen. Und die Gesellschaft hat nun mal ab 20 Uhr im bundesdeutschen Fernsehen stattgefunden. Und dementsprechend war klar, dass wir jede Aktion, die wir gemacht haben, haben wir dokumentiert und haben das dann an den Westen gegeben. Und da waren wir froh, dass ein paar Jena halt auch in West-Berlin waren, Ausreißer, die dann schon damals in den 70er Jahren sehr nützlich waren, die dann auch, wenn sie, ja gut, es gab auch Leute in Ost-Berlin, die nochmal als Partner fungierten, aber das Entscheidende war, dass wir Leute hatten, denen wir vertrauensvolle Informationen gegeben haben. Sprich, die sensibel damit umgehen, das was er sagte, man kann ja auch Leute gefährden und so weiter. Und wo das dann so vermittelt worden ist, dass es glaubhaft dann in den Medien auch dargestellt worden ist. Und diese entscheidende Frage, kann man Informationen an Medien geben, ohne dass es verfälscht wird, das war ein ganz wichtiger Punkt. Und dadurch, dass sich das später dann so entwickelt hat, dass wir gesagt haben, wir warten da nicht auf die Korrespondenten, bei aller Ehre für die Korrespondenten, sondern die Opposition muss auch eine Stimme kriegen, unabhängig von diesen Korrespondenten. Und wir dann von West-Berlin aus auch technisches Gerät drüber geschmuggelt haben, wo dann Filmaufnahmen gemacht worden sind, Rundfunkaufnahmen gemacht worden sind, wo die Opposition, das ist so ganz bescheiden, ja, das ist der Schäfke, der... ganz in Leipziger Demonstration aufgenommen hat. Genau, die legendären Bilder der Leipziger Demonstration hier am 9. Oktober gemacht hat und abends liegen sie dann am nächsten Tag in Tagesthemen. Das sind erst Bilder eines italienischen Fernsehteams, das gerade in Leipzig ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das eigentlich? Auf alle Fälle war es einfach so, dass er natürlich auch wusste, wenn er die Bilder rübergibt, dass die in Händen sind, denen er vertraut. Ja? Und das war ein ganz wichtiger Punkt, dass man so ein System aufgebaut hat, dass da irgendwo eine Vertrauensebene ist. Das heißt nicht, ja, mit dieser Frage der Gefahr, dass man die Leute nicht trotzdem gefährdet. Das war ja auch eine Argumentation der Stadtsicherheit, mit denen sie immer gearbeitet haben. Die sitzen im Westen und gefährden die Leute im Osten. Sie, die verhaftet haben diese Tiere sie gebraucht. Und ich glaube, das hat auch oft lange gewirkt, aber das Entscheidende war, dass dann wiederum Leute den Mut gefunden haben, dann ab der akkreditierten Journalisten, die Interviewgenehmigung brauchten, dann Interviews zu geben. Und dann haben wir halt angefangen mit Interviews mit diesen Amateurkameras, wo wieder Reinhard Scholl, der sich dann halt vor seinen Kachelofen gesetzt hat und seine oppositionellen Thesen zusammengefasst hat, die dann halt über die AfD gesendet worden sind. Und ich denke, das war ein Punkt, und deswegen nochmal zu der Ausgangsfrage, die zu dem Thema Medien führte. Die Ausreißerleute haben natürlich zum Anfang die Medien bestimmt, weil sie immer, wenn sie im Westen waren, sich äußern konnten. Ja? Das waren nun mal die Bedingungen so. Und speziell Ende der 80er war halt zunehmend, hat die Opposition eine Stimme bekommen, weil viel mehr Augenmerk auf das auch gelegt worden ist, was in der DDR organisiert worden ist, auch von den Leuten, die da waren. Ja, und natürlich auch, weil die Opposition schon bedeutend auch. Ja, ich wollte natürlich auch zu Ihnen nochmal sagen, wie Sie gefragt haben, was wäre wenn, und die Ausreisebedingungen waren sehr viel mehr im Fernsehen sozusagen als wir. Es gab hier vorhin einen Film, wo man das ganz deutlich sehen konnte. Man kann natürlich auch nicht verschweigen, dass das für uns sehr deprimierend war. Man sah vorhin in dem Film 5, 6, 7 Leute, den Uwe, die Gesine und so weiter in einer Reihe eigentlich so ein bisschen verhungert und runtergekommen sahen die aus. So. Ja, so völlig deprimiert, das muss man einfach mal sagen. Und das war eine einzige Reihe, die kurz vor den, vor weiß ich nicht, 7 oder 10 Reihen Polizisten stand. Und es war eine einzige Reihe und die war ganz licht, danach konnte man durchgucken. Und auf der anderen Seite, in die andere Richtung, schauten die Ausreisewegen. So lassen in die westlichen Kameras und hier sagten so ganz leise, dass wir da kamen, dass wir bleiben hier. Und die schrien, wir waren raus. Und natürlich war das für uns deprimierend und das ließ sich sozusagen. sozusagen auch später in der Mariannenstraße sich mit Rotwein weggießen. Ja? Und natürlich muss man auch sagen, das Weggehen der vielen Menschen, kann man so betrachten, jetzt von Rolands Sicht aus, ist das richtig, dass man sagt, das rief dann eine Entscheidung hervor und dann, das stärkte uns auch. Ja, vielleicht stärkte uns das auch in diesem Fall, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass es auch, dass mit jedem Menschen, der wegging, auch mit Fred, der von uns wegging, ein Mensch ganz persönlich wegging und das deprimierte uns zutiefst. Und wenn wir sozusagen dann den Mut fanden, uns noch mehr zu engagieren, dann war es auch manchmal der Mut derer, glaubten, nichts mehr zu verlieren zu haben. Also so wie James Joplin 68 gesungen hat. Ja? Freiheit ist das, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Und das ist auch sehr banal und brutal grausam, ne? Für die, die dann bleiben. Also das muss, das ist auch noch eine Seite, die es auch gibt. Ich bin noch gerade einstiegend zum Medien, dann muss ich noch eine kurze kleine Story noch. Als wir ausgereist sind, durfte ich dann mit meiner Familie bei den ZDF-Korrespondenten, die aus Berlin akkreditiert waren, an der Rosenau für ZDF, durfte da innen in fünf Wochen wohnen, er war im Urlaub, war in Südostasien, hat gesagt, du kannst in meiner Wohnung wohnen, wir hatten keine Wohnung. Und ich habe dann danach in meinen Stasi-Akten nachlesen dürfen, dass jeden Schritt von mir zu den Medien, ich wohnte um die Ecke von DDR am Salinenplatz, jeden Schritt zu den Medien hat der KGB dokumentiert. Ja. Und Reinhard Rosenau kam aus dem Urlaub zurück und sagte mir, du, was hast du in meiner Wohnung gemacht? Der Chefredakteur des ZDS hat mich zitiert, zu den Presseleuten ging und du hast die aufmerksam gemacht auf die Demonstration am 17. Januar in Ostberlin. Ich hatte aber einfach gewusst, was dort abläuft, weil unsere Gruppe das organisiert hatte. Und ich habe in der Nacht davor, an dem Abend davor, viele Journalisten informiert, was am 17. Januar passieren wird. Und das Telefon von ihm ist staub in der Wohnung abgehört worden und er hat gesagt, so toll wie das war, du hast meinen Job gefährdet. Ja. Wir rausbekommen hatten, ja, dass sozusagen aus seiner Wohnung des akkreditierten Journalisten sind diese Telefonate geführt worden und nicht von seiner Wohnung. Ja, es war am Westen, aber trotzdem wurde im Westen das Telefon von dem akkreditierten Journalisten, der im Osten akkreditiert war, abgehört. Und der KGB hat es dokumentiert. Meiner Begegnung mit Journalisten aus dem Westen, die diese fünf Wochen dokumentiert, wo ich hingegangen bin. Also ich will nur sagen, das ist ein ganz heikles Thema, auch mit Berichterstattung. Und die ging so weit, ja. Weil der Osten wusste, dass alle, die im Westen sind, Kontakte halten zum Osten gefährlich sind, weil sie Informationen geben und. Ja. Das ist auch nochmals Basis. Also eine besondere Geschichte. Ja, das war das. Damals war schon Kuchen. Ich habe damals als Hilfskapitän gearbeitet in einer kürzlichen Einrichtung. Wir haben jeden Mittag spontan gesessen, haben die Bilder der Nachrichtensendung gesehen, die wieder Leute ankamen. Das waren Freunde, das waren Verwandte, das waren Arbeitskollegen. Das hat so einen mobilisierenden Effekt auf die Leute gehabt, zu sagen, wo stehe ich, welche Position ziehe ich. Und viele haben dann gesagt, ich will dieses Land nicht verlassen, aber